Turntable. Die ganze Welt dreht sich um dich. Bubblecat. Live aus der Sputnik Lounge am Flughafen Leipzig-Halle. Und weltweit im Netz. Test of the bass mechanic sound system. We will not be responsible for any damage to yourself or your equipment. Warning, warning, warning, warning. This is a test of the bass mechanic sound system. This is a test of the Bass Mechanic sound system. We will not be responsible for any damage to yourself or your equipment. Die DJs at work haben eine Abordnung geschickt. Lenny ist hier. Guten Morgen. Guten Tagchen. Time to Wonder, eure aktuelle Single. Coverversion von den Altrockern von Fury in the Slaughterhouse. Habt ihr die um Erlaubnis gefragt? Ja, natürlich. Wir haben an deren Tür geklopft, haben uns alle drei so ein bisschen weiter runter niedergekniet und haben dann direkt gefragt. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn ihr so fragt, dann ist es kein Problem. Nee, letztendlich, also direkt bei denen fragt man fast nie. Also es ist immer, um es ganz blöd und geschäftlich zu sagen, fragt man bei dem Verlag und der sagt dann okay oder ja. Und ich denke mal, die werden sich schon irgendwie mit den Künstlern dann abstimmen. Aber es war wohl anscheinend okay für die Jungs. Sonst wäre das wahrscheinlich ein Problem gewesen. Ich habe gelesen, einer von euch hat eine eigene Disco zu Hause, richtig? Stimmt das? Genau, Herbie hat eine eigene Disco, ist direkt an der Ostsee, ist schon nett. Und wenn er knapp bei Kasse ist, dann sagt der Jungs, ihr müsst mal wieder herkommen, ich brauche ein bisschen mehr. Genau, dann rocken wir wieder den Laden und Herbie ist gerettet, wie immer. Was hast du im Koffer heute Abend? Was habe ich im Koffer? Also ich glaube nicht ganz so kommerziell, wie die meisten das so von unseren Singles gewöhnt sind. Wir sind sehr gespannt, Lenny von den DJs at Work, Dankeschön, viel Spaß. Jo, danke dir. DJs at work. Live aus der Sputnik Lounge am Flughafen Leipzig Halle. Und weltweit im Netz. www.sputnik.de. Sputnik, back to the music. Thank you. The truth.

DJs at work. Live. Die ganze Welt dreht sich um dich. We'll be right back.

Watch out, you never know they can't stand. You say them in a jungle. Well, yeah. You never know the article. You say them in a jungle. Well, yeah. You never know shy effects, man, big in a jungle. Well, yeah. You never know you can watch it, big in a jungle. aus der Sputnik Lounge am Flughafen Leipzig-Halle. Felix Kröcher ist bei mir. Felix, guten Morgen. Moin. Es kursieren so ein paar Legenden über dich. Wir haben recherchiert. Jetzt nicht unbedingt über dich als DJ, die Legenden, sondern